Due zirukenti, timere, timere, timio, timui, fürchten, befürchten, aus Schwäche, timor, timoris. Maskulin. Die Furcht, die Angst, der Schrecken. Timorem inicere. Furcht einflößen. Timidus, timida, timidum, timidus, timida, timidum, furchtsam. Extimescere, extimesco, extimui. In Furcht geraten. Pertimescere. Pertimesco. Pertimui. Synonym zu extimescere. Ebenso in Furcht geraten. Metuere. Ja. Meture. Metuo. Metui. Fürchten. Sich fürchten. Aus Kenntnis der Gefahr. Timere ist aus Schwäche. Metus, metus, maskulin, die Furcht. Viriri, virior, virtusum, virtusum. Fürchten. Aus Ehrfurcht, scheuen, vielleicht da. Periculum, periculum, die Gefahr. Periculum est, ne. Es besteht Gefahr, dass. Es ist zu befürchten, dass. Pavere, pavio, pavi. Sich ängstigen, beben, pavor, pavoris, maskulin, die Angst, das Zittern. Pavidus, pavida, pavidum. Ängstlich, verzagt. Impavidus, impavida, impavidum. unerschrocken. Formidare, formidare. Formidare, sich fürchten, entsetzen. Formidare, formidare, sich fürchten, entsetzen. Formidable. Formido, formidinis, feminin, das Grausen, die Furcht. Formidolossus, dolossus, formidolossus, formidolossa, formidolossum, dolossum. Angstvoll, scheu. Tremor, tremoris, maskulin. Das Zittern, das Beben. Trepidare, in Unruhe sein, sich fürchten. Trepidus, trepida, trepidum, unruhig, beunruhigend. Horrere, horrio, horrui, schaudern, sich entsetzen. Apporrere, ablativ. Apporrere a. Zurückschaudern vor. Horror. Horroris. Maskulin. Horror. Horroris. Horroris. Der Schauder. Das Entsetzen. Horridus, horrida, horridum, oder auch horribilis, horribili, schauerlich, entsetzlich. Atrox, atrocis, atrox, atrocis. Grässlich, schauderhaft, atrocious, atrocious. Atrox, atrocis. Atrox, atrocis. Grässlich, schauderhaft. Terrere. Terrio, terrori, terrori. Terrori, territum, territum. Transitiv, erschrecken. Terrere. Terrorio, terrori. Territum. Erschrecken, ja. Jemanden erschrecken. Also transitiv etwas oder jemanden erschrecken. Terror. Terroris. Maskulin. Der Schrecken. Terribilis. Terribile. Schrecklich. Deterrere. Abschrecken. Separativus wahrscheinlich. Perterrere. Sehr erschrecken. Durchschrecken. Durch und durch erschrecken. Schreck durch die, durchs Mark gehen. Perterrere. Anxius. Anxia. Anxium. Ängstlich. Anxious. Anxietas. Anxietas. Anxietatis. Feminin. Ängstlichkeit. Anxietas. Anxietatis. Feminin.